Abschnitt 11 aus Neue Märchen. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Sinn. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es auf LibriVox.org. Neue Märchen von Paul Heise. Die Nixe. Ende. Indessen hatte Tobias ein kleines Feuer angezündet und rührte gedankenvoll in dem wohlenden Züppchen herum, als plötzlich hinter ihm eine weiße Hand über den Herd weglangte und er einen eigentümlichen Laut wie von behaglichem Staunen vernahm. Sich umwendend sah er, dass die Nixe, von dem ungewohnten Anblick des Feuers gelockt, sich herangeschlichen hatte, das flackernde rote Wunder in der Nähe zu sehen. Und wie Kinder nach allem greifen, was ihnen gefällt, wollte sie nun die Flamme packen, zog aber mit einer Schmerzensgebärde und einem Zucken des ganzen Leibes die verbrannten Finger zurück und schnellte, da er sie beruhigend umfangen wollte, von ihm weg wieder auf die Truhe, wo sie die schmerzenden Finger in den Mund steckte und blasend und zischend daran sog. Er hatte nun seine Morgensuppe fertig gekocht und stellte sie auf den Tisch, der mitten in der Hütte stand. Als sie sich hinlänglich verkühlt hatte, schöpfte er einen tiefen Löffel voll und trug ihn der stummen Gesellen hin. Er hatte aber kaum ihre Lippen damit berührt, so schlug sie ihm den Löffel aus der Hand und feixte ihn so feindselig an, dass er sich kopfschüttelnd zurückzog. Nun überlegte er, während er aß, was er anfangen sollte, um ein freundlicheres Verhältnis zwischen ihnen herzustellen. Zuletzt fiel ihm ein, dass es geraten sein würde, seinen geistlichen Nachbar zu Hilfe zu rufen. Von dem wusste er, dass er sich auch auf alles Weiberwesen besser verstand als er, und wenn in dem seelenlosen Geschöpf etwa gar ein Teufel steckte, selbigen noch auszutreiben wissen werde. Also sagte er kein Wort weiter, sondern verließ die Hütte, die er sorgfältig von außen versperrte, und lief zu dem Alten hinüber, den er in dem Kapellchen bei irgendeiner selbst auferlegten gemächlichen Bußübung fand. Er berichtete ihm seine gelungene List, zugleich seine Verlegenheit, die gemachte Beute wirklich in seine Gewalt zu bringen. Es scheine ein böser Geist in ihr zu wohnen, den der ehrwürdige Pater beschwören möge. Hierzu war der alte Kriegsmann, der am liebsten den Teufel bei den Hörnern fasste, durchaus willig. Schon aus Neugier, das Fabelwesen, an das er so recht nicht geglaubt hatte, leibhaftig vor sich zu sehen, holte also das einzige lateinische Buch, das er aus dem Kloster mitgenommen und von dem er kein Wort verstand, aus seiner Hütte, zugleich einen Weihwedel und ein Kübelchen mit geweihtem Wasser und folgte dem Jüngling nach der Fischerhütte. Als er den glatten, blanken Leib des Flussweibchens gewahrte, begriff er wohl, wie sein junger Freund sich von diesem Anblick hatte betören lassen. Sie grinste ihn aber erst ingrimmig an und dann, seinen Kahlkopf und die schwere Kutte betrachtend, brach sie in lautloses, doch so unverkennbar höhnisches Gekicher aus, dass der Alte, der sich immer noch für einen ganz ansehnlichen Mann hielt, in seiner gekränkten Eitelkeit heftig ergrimmte und nun anfing, aus dem lateinischen Buche vorzulesen, was er für eine Bannformel hielt, obwohl es nur eine Aufzählung verschiedener Länder und Meeresnamen war, da das Buch eine Art Orbis Pictus enthielt. Zugleich tauchte er den Wedel in das geweihte Wasser und besprengte Gesicht und Brust des Heidenmägdleins, das sich auf seiner Truhe diesen feuchten Gruß wohlgefallen ließ und behaglich mit der Zunge schnalzte. Schon glaubte der fromme Beschwörer etwas ausgerichtet und den bösen Feind in ihr gezähmt zu haben, als sie plötzlich mit beiden Händen ihm den Kübel entriss, ihn bis auf den letzten Tropfen austrank und das Gefäß dem Alten dann vor die Füße schleuderte. Hierin erblickte der Mann Gottes eine freche Verhöhnung des Heiligsten, donnerte ihr einen Abarsch Satanas ins Gesicht und verließ eilends die Hütte. Tobias lief ihm nach, zu fragen, was er von dem Erlösungswerk und der ganzen seltsamen Person denke, ob sie ihm nicht auch der Mühe wert scheine, allen Fleiß an ihre Bekehrung zu wenden. Der Alte aber erwiderte, dass sie den Teufel im Leibe hat, ist gewiss. Selbigem bin ich in jungen Jahren auch mehr als einmal in einer üppigen Weibergestalt begegnet und weiß, dass mit ihm nicht gut Kirschenessen ist. Jedennoch sieht sich die Sache glimpflicher an, wenn solch ein von Bösen besessenes Geschöpf auf natürlichen Menschenfüßen wandelt. Dein Schätzchen aber mit seinen Schwimmhäuten solltest du dir je eher je lieber wieder vom Halse schaffen. Auch wenn mit der Zeit die sogenannte Seele sich einfinden sollte, was Gescheites kommt bei eurer Ehe doch nicht heraus. Sie hat nichts gelernt von all den häuslichen Künsten, die eine gute Frau verstehen muss, um ihren Mann das Leben leicht und lieblich zu machen. Und wenn sie Kinder zur Welt bringt, so werden sie weder Fisch noch Fleisch sein und sich mühselig durchs Leben helfen. Damit verließ er seinen jungen Nachbar, der mit gesenktem Kopf in sein Haus zurückging. Er fand drinnen alles, wie er es verlassen hatte. Die hellen, straffen Augen seines Gastes folgten lauernd all seinen Bewegungen und schossen Blitze des Zorns und Hasses, als er sich auf sein Bette setzte und das große Netz, in das er richtig vielfache Löcher gebissen hatte, auszubessern begann. Um sie zu beschäftigen, verfiel er auf den Gedanken, ihr den kleinen Spiegel in die Hand zu geben, mit dem er sie gefangen hatte. Damit traf er das Rechte. Denn nun saß sie ganze Stunden lang, lachte sich in ihrem Spiegelbilde an, fletschte die Zähne und schnitt die tollsten Gesichter. Alsdann lehnte sie die blanke, schon vielfach am Rücken beschädigte Scheibe gegen die Wand und beschäftigte sich damit, ihr langes, grünlich schimmerndes Haar zu flechten und in immer neuen Manieren aufzustecken. Das stand ihr nun wieder so seltsam anmutig, dass er ihr all ihr wildes Wesen verzieh und nichts sehnlicher wünschte, als sie sich ganz zu eigen zu machen. Sie zu füttern gelang ihm auch mittags so wenig wie bei seinem Frühstück. Den Kohl und die Rüben, die er ihr in den Mund steckte, spie sie mit heftigem Widerwillen aus. Nur ein Trunk Wasser aus seinem zinnernen Becher erquickte sie. Dann hob sie sich leise auf und ging nach dem Kätzchen, das auf dem Herde zusammengerollt lag und aus dem Traume schwang. Sie wollte es haschen und als Spielzeug gebrauchen, ließ es sich aber entschlüpfen und stellte nun eine atemlose Jagd nach ihm an, rundum in der Hütte, da sie nur unbeholfen sich im Gehen bewegte, bis das gejagte Tier seinen Vorteil ersah und zu einem der beiden Fensterchen hinaussprang. Da stand die Verfolgerin mit einem heftigen Zischen vor der schmalen Öffnung still, spie der Entsprungenen wütend nach und schien sie um ihre Freiheit zu beneiden. Sie dauerte aber ihren Zwingherrn, wie sie dann wieder so still und geknickt auf ihrer Truhe saß. Da er nun auf keine andere Weise sich mit ihr unterhalten konnte, fiel ihm ein, auf seiner Rohrflöte ein wenig Musik zu machen, wovon sie sich ja als eine Liebhaberin gezeigt hatte. Und wirklich, schon bei den ersten Tönen schien ein anderer Geist über sie zu kommen. Sie begleitete die Weise mit leisem Neigen des Kopfes, indem sie im Takt mit den Füßen gegen die Truhe schlug, und dabei sah sie ihn zum ersten Mal mit einem freundlichen Grinsen an. Das machte ihm Mut, sich ihr zu nähern, und als sie ruhig sitzen blieb, obwohl er sich dicht neben ihr niederließ, hüpfte ihm das Herz vor Freuden, da er glaubte, nun das Spiel gewonnen zu haben. Er blies immer sanfter und schmelzender und ließ endlich das Instrumentlein sinken. Sogleich griff sie danach und setzte es an ihren Mund. Als sie aber mit allem Hineinhauchen keine Töne hervorlockte, schleuderte sie die Flöte zu Boden, dass die einzelnen Röhren sich lösten und das Band zerbrach. Er zürnte ihr aber nicht. Er hatte den Arm sacht um ihren Nacken gelegt und mit der Hand ihre Schulter berührt. Die fühlte sich kühl und seltsam trocken an, wie ein glattes Leder, und so auch ihre Wange, auf die er einen flüchtigen Kuss zu drücken wagte. Sie sah sich rasch nach ihm um, nicht grollend, nur wie verwundert, was sie für törichte Dinge treibe. Und als ob sie noch unter dem Zauber der Musik stünde, hob sich ihre Brust lebhafter, wie von einer sehnsüchtigen Regung geschwellt. Im nächsten Augenblick hatte sie sich dicht zu ihm hingeneigt und in seine Schulter, an der das Hemd sich verschoben, ihre scharfen Zähne eingegraben. Das Blut sprang hervor und rieselte über das grobe Linnen. Sie aber bückte sich, mit ihrem rauen, blassroten Züngelchen die dunklen Tropfen aufzusaugen, bis er sie heftig zurückstieß und von der Truhe aufspringend sie um den Leib fasste, mit ihr ringend wie mit einem Raubtier, das ihn überfallen hätte. Da er sehr stark war und sie wie in eine eiserne Klammer gespannt aufhob, konnte sie sich nicht wehren, nur mit ohnmächtigen Bissen in sein dichtes Haar und wildem Prusten und Fauchen, so dass er sie ohne Mühe in den finsteren Schuppen trug, zu dem er die Tür mit dem Ellenbogen aufklinkte. Hier stand außer verschiedenem Gerät in der Mitte ein großer tiefer Kübel voll frischem Wasser, in welchem er seine Fische lebendig aufbewahrte, bis er sie zum Verkauf in die Stadt trug. Sein Vater hatte glücklich die Einrichtung gemacht, dass von dem hellen Bächlein, das neben der Hütte nach dem Flusse zulief, eine Röhre Tag und Nacht die Welle in diesen zuberleitete, aus dem sie durch eine zweite Röhre an der anderen Seite wieder abfloß, an beiden Seiten durch ein enges Drahtgitter geschlossen, das selbst das schmächtigste Fischlein nicht entschlüpfen ließ. In diesen hölzernen Behälter warf er die zappelnde und sich ohnmächtig windende Nixe und ließ sie dort in der Dunkelheit allein, in Gesellschaft der Fische, die in dem Zuber wimmelten. Dann verriegelte er hinter sich die Tür zu dem Schuppen. Denn seit sie Geschmack an Menschenblut gefunden, schien es ihm nicht ratsam, die Nacht über das Zimmer mit ihr zu teilen. Lange aber konnte er keinen Schlaf finden. Er empfand ein Grauen vor dem Geschöpf, das er so sehnsüchtig zu besitzen gewünscht hatte, und überlegte, wie er es auf gute Art wieder loswerden könnte. Doch schien ihm das nicht allzu schwer zu sein. Er brauchte ihr, da sie sich ja in seinem Hause nicht wohlfühlte, nur Gelegenheit zu geben, aus ihrer Haft wieder zu entschlüpfen. Also öffnete er früh am anderen Morgen die Tür der Hütte und schob dann den Riegel des Schuppens zurück. Da sah er sie auf dem Rande des großen Fischbottichs sitzen, die Beine in das kühle Wasser hinabhängend, einen dicken Fisch in den Händen, den sie eben mitten durchgebrochen hatte und mit den spitzen Zähnen zu zerbeißen begann. Schon gestern Abend schien sie an den Fischen, die sie umspielten, ihren Hunger gestillt zu haben und eben im Zuge zu sein, nun auch ihr Frühstück einzunehmen. Kopf und Schwanz hatte sie abgebissen und warf sie dem Kätzchen zu, das furchtsam herangeschlichen kam. Da es aber an gesottene und gebratene Kost gewöhnt war, beroch es die rohen Überbleibsel mit gerümpften Näschen und schob sie dann mit der Pfote verächtlich zurück. Die schmatzende und schluckende Gefräßige aber ließ sich in ihrem Schmausen nicht stören, lachte nur ihren Kerkermeister freundlich an und winkte ihm, während sie schon wieder aus dem Zuber einen Fisch herausgriff, mit der anderen Hand, als ob sie ihn einladen wollte, mitzuhalten und gleich ihr selbst an dem feuchten Tische sich's wohl sein zu lassen. Er sah nun mit Schrecken, dass sie sich aufs Dableiben eingerichtet und zugleich in seinem Fischvorrat eine so große Verheerung angerichtet hatte, dass für den Verkauf nur etliche schlechte Weißfische und Gründlinge übrig geblieben waren. Da es nun aber ein Freitag war und er durchaus in die Stadt musste, neue Wocheneinkäufe zu machen, lief er ans Ufer hinunter und fand dort in seinen Netzen genug frischen Fang, mit dem er sich dann belud, die Wanderung durch den Wald anzutreten. Als er zu seiner Hütte zurückkehrte, saß das Flussweibchen auf der Schwelle, den Spiegel vor sich, eifrig beschäftigt, ihr Haar zu strählen und wieder aufzustecken. Sie grinste ihn auch jetzt zutraulich an und nickte ihm zu, wie eine gute Hausfrau, die ihrem Manne zu verstehen gibt, er möge nur seinen Geschäften nachgehen, indessen werde sie ihm das Haus behüten. Seufzend wandte er sich hinweg, mit einer schwachen Hoffnung, wenn sie ihn weit entfernt glaube, werde sie dennoch den Triebe, sich in ihr richtiges Element zu flüchten, nicht widerstehen. Also ging er in unruhigen Gedanken nach der Stadt, handelte dort gegen seine schuppige Ware ein, was er für die Küche brauchte, und trat, ohne sich aufzuhalten, den Heimweg an. Er hatte mit seinen langen Schritten bereits den halben Wald durchmessen, als er auf der schattigen Straße vor sich eine Mädchengestalt erblickte, die munter singend vor ihm herschritt. Er erkannte nicht sogleich, dass es die Christel war, das Enkelkind des Paters Pellegrin. Denn noch bei ihrem letzten Besuch in der Klausnerzelle, wo er sie von fern gesehen, war sie ihm als ein halbwüchsiges, unreifes Ding erschienen, während die da vor ihm sich als ein voll herangeblühtes Jüngferchen darstellte. Sie trug eine lose Jacke um die schlanken Schultern, darunter ein rotes Röckchen, das nicht bis zu den Knöcheln hinabreichte, also dass der junge Fischer ihre bräunlichen, nackten Füße sehen konnte, die ihm weit reizender schienen als die Entenfüße seiner Nixe. Ein weißes Tuch, das sie über den Kopf gebunden, hinderte sie, sein Heranschreiten hinter ihr zu vernehmen, bis er sie erreicht hatte. Da stand sie still, hörte mit Singen auf, grüßte ihn aber unverlegen mit ihren großen braunen Kinderaugen, während die blonden Härchen um ihre reine Stirn lustig im Winde wehten. Auch er nickte ihr zu, sagte aber nicht viel, sondern betrachtete sie nur mit einem scheuen Seitenblick und setzte seinen Gang neben ihr schweigsam fort. Sie selbst brach endlich die verlegene Stille, fragte, ob er einen guten Verkauf gehabt habe, welche Fische am häufigsten im Fluss drunten vorkämen, zuletzt, ob es ihm nicht unheimlich sei in seiner einsamen Hütte. Nein, er sei daran gewöhnt. Nur im Winter freilich, wenn der Fluss mit Eis treibe und oft ganz zufriere, leide er an Langeweile. Doch habe er ja an ihrem Großvater eine Gesellschaft. »Ach, der«, lachte sie, »der ist alt und grau. Ich selbst hielte es nicht lange bei ihm aus. Ich komme zwar auch nicht viel unter die Leute, meine Frau ist sehr streng, aber wenn ich sonntags die Kinder zu Bett gebracht habe, gehe ich in den Garten und horche von fern auf die Tanzmusik, wo junge Bursche und Dirnen sich drehen. Und es ist doch immer besser, als von der lustigen Welt so weit abgeschieden sein wie du. Die Leute wundern sich, dass du nicht längst eine Frau genommen hast.« Er runzelte düster die Stirn. »Du sagst es ja selbst«, versetzte er. »Man muss wenigstens aus der Ferne das lustige Leben miterleben. Eine Frau verginge in meiner Wildnis ohne jede Lustbarkeit. Auch bin ich nicht so beschaffen, dass ich einem jungen Mägdlein gefallen könnte. da ich nie gelernt habe, so glatte Redensarten zu drechseln, wie es Brauch ist unter Liebesleuten. Ich habe mir darum eine andere Gesellin ins Haus zu gewöhnen gedacht, bin aber damit schmählich in die Brüche geraten. Da sie nun, um einer anderen Antwort auf seine Klage auszuweichen, nach dieser missglückten Brautwerbung sich erkundigte, erzählte er ihr treuherzig das Abenteuer des vorigen Tages und wie seine letzte Hoffnung sei, er werde bei der Heimkunft das blanke Ungetüm nicht mehr im Hause vorfinden. Wenn er sie auf irgendeine Weise losgeworden, verschwöre er sich's für alle Zeiten, je wieder seine Einsamkeit zu verwünschen und mit seinem Leben in der Wildnis unzufrieden zu sein. Hierauf erwiderte die Christel kein Wort, obwohl sie vieles zu sagen gehabt hätte. Sie bekam aber eine ordentliche Furcht vor ihrem Begleiter, der verwegen genug gewesen war, eine so unheimliche Liebschaft anzubändeln. Und so sehr sie ihm wünschte, dass er von dem Scheuel und Greuel erlöst sein möchte, so hätte sie doch für ihr Leben gern das Wasserweibchen noch gesehen. Wie es so eigentlich gestaltet sei, wagte sie nicht zu fragen, und er versank, je näher sie dem Ziele kamen, immer tiefer in sein dumpfes Schweigen. Da endlich traten sie aus dem Föhrendunkel heraus auf die Lichtung, wo die Fischerhütte stand. Aber mit einem Ausruf des Schreckens hemmte der Jüngling den Schritt nach dem Hause hin starrend, an welchem die Christel zunächst nichts Besonderes wahrnahm. Als sie aber länger hinsah, erblickte auch sie etwas Verwundersames, denn aus dem offenen Fensterchen quoll in einem dicken Guss eine helle Wasserflut, die an der Balkenwand herabschoss und in ein Bächlein verwandelt durch das Gras zu Tale lief. Mit drei mächtigen Sprüngen war Tobias ans Fenster geeilt und sah ins Innere der Hütte. Das glich einer tiefen, hoch mit Wasser gefüllten Badewanne, in der die Nixe fröhlich herumschwamm, über das ganze Gesicht lachend und mit einem vergnügten Schnalzen des rauen Züngelchens. Um sie herum trieb der graue Leib des Kätzchens, das ertrunken war, und als die Unholdin das entgeisterte Gesicht des Hausherrn draußen vor dem Fenster erblickte, haschte sie nach dem kleinen Leichnam und schleuderte ihn durch die Öffnung dem Speer ins Gesicht, offenbar über diesen nassen Scherz hoch auffrohlockend. Christel war hinter den Jüngling geschlichen und hatte ihm erschrocken über die Achsel ins Haus geblickt. Dann traten sie beide zurück und sahen einander ratlos an. »Es ist klar«, knirschte er, »sie hat in der großen Kufe das Gitter verstopft, wodurch sonst das Wasser ablief und ihre boshafte Lust daran gehabt, wie sich nun erst der Schuppen ganz anfühlte und dann die Hütte selbst, deren Tür sie vorher zugeschlagen hat. Nun hat sie sich das Haus nach ihrem Geschmack und Gefallen zu einem kleinen See zurechtgemacht und beschlossen, darin zu bleiben. An Futter für ihre Gier würde ich's ja nicht fehlen lassen, und vielleicht hat sie sich auch in ihrer Einsamkeit gelangweilt und möchte jemand um sich haben, dem sie zuweilen das Blut aussaugen kann. Ich bin ein verlorener Mensch und möchte mich am liebsten in ihr Reich zurückziehen, da ich sie aus meinem nicht vertreiben kann.« Er fuhr sich in die Haare und stöhnte. Christel aber war um die Hütte herumgegangen und hatte das große Netz gesehen, die Nixenfalle, die außen neben der Tür zum Trocknen hing. »Höre, Tobias«, sagte sie mit einem raschen Aufleuchten ihrer munteren Augen, »ich meine, du könntest sie dir am besten vom Halse schaffen, wenn du sie in dasselbe Netz locktest, indem du sie hergebracht hast. Nimm es vom Flock herab und halte es mit der offenen Seite gegen die Tür. Die reiße ich dann rasch auf, und wenn die Wassermenge drin plötzlich herausschießt, muss die Nixe mit und fährt, ohne sich zu versehen, wieder in das tiefe Netz hinein. Dann klappst du es hinter ihr zu und trägst es zum Fluss hinab, und du sollst sehen, du bist sie los für alle Zeiten.« Der Jüngling sah sie mit einem Blicke an, in welchem Bewunderung und Hoffnung aufleuchteten. »Du bist ein kluges Kind«, sagte er, »und wenn der Anschlag gelingt, danke ich dir mein Leben.« Sogleich nahm er das schwere Fangnetz herab, setzte das Spiegelchen wieder hinein, das die Nixe zum Glück draußen zurückgelassen hatte, und stellte sich vor der Türschwelle auf, während das Mädchen die leicht verwahrte Tür aufriss. In demselben Augenblick wogte die innen angesammelte Flut in mächtigem Schwall ins Freie, mit ihr der ahnungslose große Fisch, der von der Sturzgewalt unaufhaltsam in die Falle hineingerissen wurde. In raschem Lauf hatte der gerettete Jüngling seine unheilvolle Beute dahin zurückgetragen, von wo er sie gestern früh im Triumph in sein Haus geholt hatte. Mit einem Blick des Vorwurfs und fast zärtlicher Wehmut war das schlanke Halbgeschöpf in die klare Tiefe hinabgefahren, was aber den Jüngling nicht im Mindesten rührte. Er trocknete sich, während er langsam das Ufer wieder hinaufstieg, den Schweiß von der Stirn, und atmete tief auf. Droben in der Hütte fand er die Christel schon beschäftigt, die Spuren der Überschwemmung, so gut es gehen wollte, zu beseitigen. Sie hatte die Kissen und Decken des Lagers an die Sonne getragen, die paar sieben Sachen, die in der Truhe verwahrt lagen, zum Trocknen auf die kleine Wiese gebreitet, vor allem den dicken Pfropfen aus dem Zuber gezogen, der den Abfluss des Wassers verstopft hatte. Mit einem feuchten Lumpen fegte sie den Schmutz und Schlamm vom Herde und Estrich weg, also dass nach einiger Zeit nur noch ein leichter Nixendunst in dem gelüfteten Zimmer schwebte, sonst aber alles wieder ein menschliches Ansehen gewonnen hatte. Der junge Hausherr sah ihrem Tun und Treiben gedankenvoll zu, seufzte ein paar Mal und fuhr sich durchs Haar. Als sie ihn fragte, warum er seufze, da ja sein Herzenswunsch erfüllt sei, erwiderte er, es gebe mehr als einen Herzenswunsch, auch unerfüllbare. Und übrigens habe er einen heftigen Schmerz an der Schulter, wo die Bisswunde noch immer nicht sich schließen wollte. Sofort sprang sie zu ihm hin, zog ihm das Hemd vom Halse weg und betrachtete das Mal aufmerksam. Man sieht deutlich sieben spitze Zahnspuren, sagte sie, und ganz schwarzes Blut tropft daraus. Am Ende ist solch ein Nixenbiss giftig, aber wart, ich weiß schon, was dafür gut ist. Damit sprang sie in den Wald und kam in kurzem mit einer Handvoll Kräuter zurück, deren Saft, nachdem sie die Wunde sorgsam ausgewaschen hatte, sie in die dunkelroten Löcher träufelte. Dabei murmelte sie halblaut einen Wundsegen, dass er in all seinen Schmerzen lächeln musste und sagte, »Du bist am Ende selbst eine Zauberhexe, und ich komme vom Regen in die Traufe.« Das machte sie tief erglühen, aber sie erwiderte nichts, sondern nahm ihn wie ein ungehöfliches Kind beim Arm und führte ihn zu einer Stelle neben der Hütte, wo weiches Gras wuchs. »So«, sagte sie, »nun legst du dich hier hin und schläfst einmal. Ich springe indes zum Großvater hinüber und lass mir Feuerzeug geben, dass ich dir eine Suppe kochen kann. Und wenn du aufwachst, musst du auch von dem Wein trinken, den ich im Körbchen mitgebracht habe. Denn heut ist ja Sankt Pellegrin, dem Großvater sein Namenstag. Den wollen wir dann zusammen feiern und dem Herrgott für deine Befreiung von dem Heidengräuel danken. Von dem Süpplein aber, das Christel auf dem wieder gereinigten Herde kochte, sollte Tobias nichts kosten. Denn als sie es ihm in Gesellschaft des frommen Großvaters zu seiner grünen Lagerstadt hinausbrachte, fanden sie ihn in einem heftigen Wundfieber, so dass er sie nicht erkannte und ihnen Scheltworte zurief, weil sie duldeten, dass das Nixengeschmeiß ihn im Schlafe störe. Dieser Zustand hielt 3 Tage und 3 Nächte an, obwohl der Einsiedel aus seinem Vorrat einen Balsam hervorholte, der ihm manche Hieb- und Stichwunde sänftlich geheilt hatte. Auch ließ weder er noch sein Enkelkind als Angebeten für den armen Verwundeten fehlen, der auch in den Nächten, wo er wieder in seinem Bette hinter dem Verschlage lag, wenn er mit halbem Bewusstsein aus dem Traum heraushorchte, einen leisen Schritt im dunklen Raum vernahm, da seine junge Pflegerin immer gleich zur Hand war, ihm einen kühlen Trank zu reichen oder das heiße Kissen zu lockern. Am Morgen nach der 3. Nacht aber, der ersten, in der er wieder fieberlos geschlafen hatte, vermisste er ihre Nähe. Er hatte sich vor die Hütte in die junge Frühlingssonne gesetzt, da kam sie von der Klausnerzelle daher, wieder ganz, wie er sie im Walde getroffen, nur barhaupt, da sie ihr Kopftüchlein zu Verbandszwecken zerschnitten hatte. Er sah sie freundlich an, und sein Herz ballte ihr entgegen, ahnte aber nichts Arges. Wohin sie so früh mit ihrem Korbe wolle? Am Ende gar in die Stadt, neue Salben und Tränkchen für ihn zu holen, deren er nun nicht mehr bedürfe. »Freilich in die Stadt«, sagte sie, »aber um mir einen neuen Dienst zu suchen, denn die Schneidersfrau wird mich nimmer annehmen wollen, weil ich ihr 3 Tage weggelaufen bin, und hier bei dir bin ich nimmer nötig. Was noch zu tun ist, besorgt der Großvater. Also leb wohl. Zu Weihnacht komme ich wohl wieder.« Sie hatte es aber nicht gar eilig mit dem Fortgehen. Und als er ihre Hand ergriff und sagte, ein wenig stockend und schwer atmend, »Ich bin schuld, dass du den Dienst verloren hast, Christel. Ich würde dir gern vorschlagen, hier bei mir zu bleiben. Versteh, für immer. Und wenn du mich erstens nicht zu tölpelhaft und unhold fändest, und dann, du hast mir ja selbst gesagt, wenn man auch nicht mittanzt, habe man doch Verlangen danach, wenigstens von fern zu hören, wie lustig die Welt klingt.« »Oh«, unterbrach sie ihn errötend, »was das betrifft. Diese letzte Nacht, als ich hier auf der Schwelle deiner Hütte saß und hörte im Tann das Käuzchen schreien und drunten den Fluss rauschen und vor allem«, und hier lachte sie ein wenig und wurde noch röter, »wie ich dich drinnen auf deinem Lager so herzhaft und gesund schnarchen hörte. Keine Tanzmusik, dachte ich bei mir selbst, kann schöner klingen. Aber nun muss ich wirklich fort.« »Nein, nun bleibst du wirklich hier«, rief er und stand auf und zog sie in seine Arme. Und jetzt lass uns gleich zum Großvater hinübergehen, dass er uns zusammengibt. Das geschah dann auch ohne große Umstände noch an dem nämlichen Tage, wobei der fromme Pater einiges aus seinem lateinischen Schmöker vorlas, was weder er noch das Brautpaar verstand, und darauf einen kurzen Spruch in ihrer Sprache über den Text hielt: Es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei, absonderlich in jungen Jahren, doch auch in höherem Alter, worauf er mit einem Seufzer ihre Hände ineinander legte. Sie saßen dann den Rest des Tages fröhlich beisammen, und die junge Frau richtete ein schlecht und rechtes Hochzeitsmahl her, wobei der Namenstagswein das Beste tat. Als der letzte Tropfen der Flasche getrunken, der Alte den Segen über das glückliche junge Paar gesprochen und sich dann seufzend entfernt hatte, saßen die beiden Hand in Hand ganz still und selig noch ein Weilchen am Tische und sahen das Mondlicht zu dem Fensterchen hereinfluten. Auf einmal wurde der Schein verdunkelt. Ein Gesicht hatte sich vor die Öffnung gedrängt. Sie erkannten die Nixe, die, ob sie gleich keine Seele hatte, doch etwas von Hass aus verschmähter Liebe und grimmiger Eifersucht empfand und mit einer bösen Neidgebärde, die eine Faust ballend, in das Hochzeitsgemach hereingrinste. Der junge Ehemann aber stand ruhig auf und schlug in den Laden vor der Nase zu. Seitdem hat der arme Heidengräuel in dieser Gegend sich nicht mehr blicken lassen. Ende von Abschnitt 11, gelesen von Jesse, Dessau-Roßlau, August 24.